Der Bekannte. Ich bin seit langem mal wieder in Göttingen, wo ich damals studiert habe. Jetzt lebe ich schon viele Jahre im Ausland, aber immer wenn ich in Deutschland bin, komme ich hierher zurück, mache meine Nostalgietour und besuche die wenigen alten Freunde, die hier geblieben sind. Es ist ein warmer Spätsommertag. Die Sonne scheint und ich gehe durch die Fußgängerzone, die an diesem Vormittag noch relativ leer ist. Seit meinem letzten Besuch hat sich hier wieder einiges verändert. Links ein neues Internetcafé, rechts noch eins dieser Fastfood-Restaurants. Und der Frauenbuchladen, in dem ich oft gekauft habe, ist jetzt ein Geschäft für Sushi-Spezialitäten. Trotzdem habe ich immer noch ein bisschen das Gefühl, wieder nach Hause zu kommen. Ab und zu, wenn auch im Laufe der Jahre immer seltener, trifft man sogar noch alte Bekannte von früher auf der Straße. Und jedes Mal wieder bin ich erstaunt, dass die Zeit hier stehen geblieben zu sein scheint. Die Verkäuferin in der Bäckerei am Gänselieselbrunnen begrüßt mich wie immer freundlich, was darf sein? Und ich nehme wie immer einen Berliner mit Pflaumenmus und schönen Tag noch! Wen der Straße, links das Café Chrom und Glanz. Ich setze mich, bestelle einen Latte Macchiato und beobachte die Leute, die vorübergehen. Ich sehe sogar einige, die auch früher schon zum festen Inventar der Stadt gehört haben. Und vor der Jakobikirche sitzt immer noch der alte, langhaarige Bettler. Man sagt, er war früher Philosophieprofessor, der irgendwann mal alles hingeworfen hat und jetzt auf der Straße wohnt. Ich bezahle und gehe langsam weiter, mache bei dem ehemals alternativen Buchladen Halt, sehe mir die Sonderangebote in den Kästen vor der Tür an und gehe auf die andere Straßenseite. Ein Mann kommt mir entgegen, groß, schlank, dunkelblondes, halblanges Haar, braun gebrannt, Sonnenbrille, die Jacke lässig über die Schulter geworfen. Er lächelt schon von Weitem. Wieso lächelt er? Meint er mich? Er kommt direkt auf mich zu, nimmt die Sonnenbrille ab und streicht sich das Haar aus der Stirn. Moment mal, den kenne ich doch. Aber woher? Schnell kommt er näher. Wer ist das bloß? Und wenn ich einfach freundlich zurücklächle und weitergehe? Jetzt ist es zu spät. Er bleibt vor mir stehen. Mensch, hallo! Begrüßt er mich freudig. Ich, zurückhaltend, hallo! Mit langgezogenem O, um Zeit zu gewinnen. »Lange nicht gesehen«, sagt er und strahlt. »Ja, stimmt«, antworte ich und denke dabei. »WG vielleicht? Ich habe in 3 verschiedenen WGs gewohnt und da sind ja ständig Leute ein- und ausgegangen. Der Freund einer Mitbewohnerin?« »Tolles Wetter heute, nicht?« sagt er mit triumphierendem Blick zum Himmel. »Ja, klasse«, stimme ich ihm zu, während ich krampfhaft weiter überlege. Wie alt ist er wohl? Er hat schon ein leichtes Doppelkinn, ich schätze ihn aber auf höchstens Mitte 30. Ein ehemaliger Kommilitone? Aus irgendeiner Arbeitsgruppe? Wie geht's denn so? Fragt er, während er sich die Jacke über die andere Schulter hängt. Ach, ganz gut soweit, antworte ich und überlege, wie zurückhaltend oder vertraulich ich jetzt sein kann oder muss und ob ich von meinem Kurzaufenthalt hier erzählen soll und dass ich nicht mehr in Deutschland wohne, aber vielleicht habe ich es ihm schon früher mal erzählt. Den Gedanken an den ehemaligen Kommilitonen habe ich inzwischen verworfen. »Und dir?« frage ich höflich zurück und mit der Erwartung, dass er mir jetzt einen Hinweis gibt, der mir auf die Sprünge helfen wird. Kann nicht klagen, bin nur im Moment etwas erkältet. Auch diese Information hilft mir nicht weiter. Ich gehe in Gedanken alle Kneipen durch, die ich von früher kenne. Nee, auch dazu fällt mir nichts ein. Kein Wunder auch bei diesem ständigen Wetterwechsel, fügt er erklärend hinzu. Schwimmbad? Fitnesscenter, überlege ich. Nein. Aus irgendwelchen Arbeitskonstellationen wahrscheinlich, denn gejobbt habe ich während meines Studiums reichlich. Aber welche Arbeit war das? Wo und wann, verdammt nochmal? Wie peinlich. Vielleicht kenne ich ihn aber auch nur flüchtig. Vielleicht ist das jemand, der normalerweise eine Arbeitsuniform trägt. Das passiert ja manchmal, dass man diese Leute dann in Zivilkleidung nicht wiedererkennt. Blitzschnell wird er vor meinem inneren Auge zu meinem ehemaligen Zahnarzt, Hausmeister, Metzger, Parkplatzwächter, Masseur, Automechaniker. Nein, nichts von allem. Und sonst? Was machst du so? Frage ich mit der Hoffnung, dass doch jetzt endlich irgendein entscheidendes Stichwort kommen muss. Alles wie immer, immer dasselbe. Und du? Ja, bei mir gibt's auch nichts Neues weiter. Ich bin gerade auf der Suche nach einigen Büchern und, sage ich mit einem schnellen Blick auf die Uhr, ja, ich muss auch noch einiges erledigen und mein Fahrrad von der Reparatur abholen, muss auch los jetzt. Ja, ich will auch mal weiter, sage ich erleichtert. Bis bald mal wieder, man sieht sich, mach's gut. Verabschiedet er sich freundlich lächelnd und setzt wieder seine Sonnenbrille auf. Nach einigen Metern drehe ich mich noch einmal um. Ich sehe, wie er langsam weitergeht, nochmal zurücksieht und sich nachdenklich am Kopf kratzt.